Kapitel 2 Somewhere over the Rainbow. Ich erinnere mich genau, wie ich dich das erste Mal getroffen habe. Ich habe es dir nie erzählt, aber ich habe dich für einen kleinen Spinner gehalten. Ich fragte mich, wie jemand ernsthaft so verrückt sein kann. Das war auch der Grund, warum ich dich den Tag darauf angerufen habe, um mich mit dir zu treffen. Ich dachte, dass du einen Freund gebrauchen könntest. Ich wünschte mir einen kleinen Bruder wie dich. Du hattest ein Talent, das mir sehr gut gefallen hat. Du konntest auch betrunken noch philosophieren, ohne grandios dumm zu schwätzen. 10 Jahre ist es her. Nicht einmal so lange, wie dieser Loch Lomond alt ist. Mit dir wäre ich gerne noch länger gereift. Gott sei Dank müssen wir nie wieder 17 sein. Prost! Lass uns eine Reise unternehmen zu dem Tag, an dem wir uns kennenlernten.